Erster Josaphat hatte viel Reichtum und Ehre. Er wurde mit König Ahab verwandt. Zweiter, nach einigen Jahren besuchte Josaphat Ahab in Samaria. Ahab gab ihm und seinen Leuten viel Essen. Ahab überredete Josaphat, mit ihm zu kämpfen. Sie sollten gegen Ramoth in Gilead ziehen. Dritter, König Ahab von Israel fragte Josaphat von Juda, kommst du mit mir nach Ramoth in Gilead? Josaphat sagte, ja, ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk. Ich gehe mit dir in den Krieg. Vierter, Josaphat sagte zu Ahab, frage zuerst Gott, was er dazu sagt. Fünfter, König Ahab rief 400 Propheten. Er fragte sie, soll ich gegen Ramoth in Gilead kämpfen? Sie sagten, ja, geh hin. Gott wird dir den Sieg geben. Sechster, Josaphat fragte, gibt es hier keinen anderen Propheten Gottes? Wir wollen ihn auch fragen. Siebter, König Ahab sagte zu Josaphat, es gibt noch einen Propheten. Er heißt Micha. Aber ich mag ihn nicht. Er sagt mir immer nur schlechte Dinge. Josaphat sagte, der König soll das nicht sagen. Achter, König Ahab rief einen Diener. Er sagte, hole schnell Micha, den Sohn Jimlas. Neunter, König Ahab und König Josaphat saßen auf ihren Thronen. Sie trugen schöne Kleider. Sie waren am Tor von Samaria. Alle Propheten sprachen vor ihnen. Zehnter, Zedekia machte sich Hörner aus Eisen. Er sagte, Gott spricht, mit diesen Hörnern besiegst du die Aramäer. Du wirst sie alle vernichten. Elfter, alle Propheten sagten dasselbe. Sie sprachen, geh nach Ramoth in Gilead. Du wirst gewinnen. Gott wird dir den Sieg geben. Zwölfter, der Diener ging zu Micha. Er sagte, alle Propheten haben dem König Gutes gesagt. Sprich du auch Gutes, wie sie. 13. Micha sagte, ich schwöre bei Gott. Ich werde nur sagen, was Gott mir sagt. 14. Micha kam zum König. Der König fragte, sollen wir gegen Ramoth in Gilead kämpfen? Micha sagte, ja, geht hin. Ihr werdet gewinnen. Gott gibt sie euch. 15. Der König sagte zu Micha, ich muss dich oft schwören lassen. Sage mir nur die Wahrheit im Namen Gottes. 16. Micha sagte, ich sah Israel auf den Bergen. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Gott sagte, diese Leute haben keinen Herrn. Sie sollen sicher nach Hause gehen. 17. König Ahab sagte zu Josaphat, ich habe es dir gesagt. Er sagt mir nie Gutes, nur Schlimmes. 18. Micha sagte, hört das Wort Gottes. Ich sah Gott auf seinem Thron. Viele Engel standen um ihn herum. 19. Gott fragte, wer will König Ahab täuschen? Er soll in den Krieg ziehen und dort sterben. Viele Geister gaben verschiedene Antworten. 20. Ein Geist kam hervor. Er stand vor Gott und sagte, ich will Ahab täuschen. Gott fragte ihn, wie machst du das? 21. Der Geist sagte, ich werde ein Lügengeist sein. Ich spreche durch seine Propheten. Gott sagte, ja, du wirst ihn täuschen. Geh und tus. 22. Micha sagte, Gott hat einen Lügengeist in den Mund deiner Propheten gelegt. Gott hat beschlossen, dass dir Schlimmes passiert. 23. Zedekia schlug Micha ins Gesicht. Er sagte, wie konnte Gottes Geist von mir gehen und zu dir sprechen? 24. Micha sagte, du wirst es bald wissen. Dann musst du dich in einem Raum verstecken. 25. König Ahab befahl, nehmt Micha fest. Bringt ihn zu Amon, dem Stadtchef, und zu Prinz Jos. 26. sagt ihnen, der König befiehlt, sperrt Micha ins Gefängnis. Gebt ihm nur wenig Brot und Wasser. Das bleibt so, bis ich sicher zurückkomme. 27. Micha sagte, wenn du sicher zurückkommst, hat Gott nicht durch mich gesprochen. Er sagte auch, hört zu, alle Leute. 28. König Ahab von Israel und König Josaphat von Juda zogen nach Ramoth in Gilead. Sie gingen in den Krieg. 29. König Ahab sagte zu Josaphat, ich werde mich verkleiden. Du sollst deine Königskleider tragen. König Ahab verkleidete sich. Dann gingen sie in den Kampf. 30. Der König von Aram befahl seinen Soldaten, kämpft nur gegen den König von Israel. Kämpft nicht gegen andere. 31. Die Soldaten sahen Josaphat. Sie dachten, das ist König Ahab. Sie umzingelten ihn. Josaphat schrie um Hilfe. Gott half ihm. Gott ließ die Soldaten von ihm weggehen. 32. Die Soldaten merkten, das ist nicht König Ahab. Sie ließen Josaphat in Ruhe. Sie fuhren weg. 33. Ein Mann schoss einen Pfeil. Er traf König Ahab. Der Pfeil traf ihn zwischen Gürtel und Rüstung. Ahab sagte zu seinem Fahrer, fahr mich weg. Ich bin verletzt. 34. Der Kampf wurde an diesem Tag sehr stark. König Ahab stand in seinem Wagen. Er kämpfte gegen die Aramäer bis zum Abend. Als die Sonne unterging, starb er.